zufrieden, mit Herzen zufrieden, auch wenn mich Gott zum Grabe führt, mich Gott zum Grabe führt, auch wenn mich Gott zum Grabe führt, ich bin beherzensschritt, auch wenn ich beherzensschritt, auch wenn mich Gott zum Grabe führt, so geh ich mit Beherzensreden, auch wenn mich Gott zum Grabe führt. So geh ich mit Beherzensreden, so geh ich mit Beherzensreden, auch wenn mich Gott zum Grabe führt. So geh ich mit Beherzensreden, mit Beherzensreden, auch wenn mich Gott zum Grabe führt, mich Gott zum Grabe. Mit Herzensschritten, auch wenn mich Gott zum Grabe führt, mich Gott zum Grabe führt, auch wenn mich Gott zum Grabe führt, mit Herzensschritten, auch wenn mich Herzensschritten, auch wenn mich Gott zum Grabe führt, so geh ich mit Herzensreden, auch wenn mich Gott zum Grabe führt. So geh ich mit Beherzensreden, ich mit Beherzensreden, ich mit Beherzensreden, auch wenn mich Gott zum Grabe führt, mich Gott zum Grabe führt. Auch wenn mich Gott brave.